Betrachten wir zunächst den zweiten Fall, denn eine Vermögenssteuer gibt es derzeit nicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Wer heute große Vermögen besitzt, muss dieses Vermögen an sich nicht versteuern. Der Staat erhebt Abgaben vor allem auf Arbeitseinkommen. Große Steuervorteile für Immobilien und Wertpapiere. Theoretisch besteuert der Staat zwar bestimmte Erträge aus Vermögen, aber auch hier gibt es steuerliche Sonderregelungen, die dazu führen, dass selbst sehr hohe Erträge mit vergleichsweise niedrigen Abgaben belegt werden. Das krasseste Beispiel sind Immobilien. Wer Häuser oder Wohnungen besitzt, kann sich gleich über dreierlei staatliche Wohltaten freuen. Geschenk Nummer 1. Immobilienbesitzende können pro Jahr einen fiktiven Wertverlust des Gebäudes vom zu versteuernden Einkommen abziehen, die sogenannte Abschreibung. Konkret sind das je nach Alter des Baus im Normalfall bis zu 3% der Anschaffungskosten. Und das kann ziemlich viel Geld sein. Hat das Haus 700.000 Euro gekostet, kann die Besitzerin pro Jahr 21.000 Euro vom zu versteuernden Einkommen abziehen, weil das Gebäude angeblich an Wert verliert, und zwar auch vom Einkommen aus anderen Quellen, etwa vom Arbeitseinkommen. In vielen Fällen hat das Prinzip der Abschreibung durchaus seinen Sinn, etwa bei Wirtschaftsgütern, die nach ein paar Jahren nahezu wertlos sind, beispielsweise ein Computer. Für Häuser und Wohnungen gilt diese Logik jedoch in aller Regel nicht. Immobilien verlieren in den meisten Gegenden Deutschlands nicht an Wert, sondern werden immer wertvoller, vor allem über lange Zeiträume. Die Abschreibung ist daher ein ökonomisch sinnloses Steuergeschenk, das dazu führt, dass jährlich Einnahmen von bis zu 3% der Anschaffungskosten eines Gebäudes komplett steuerfrei bleiben, zulasten der Allgemeinheit. Aber dann werden doch sicher zumindest Gewinne aus dem Verkauf von Immobilien besteuert. Ihr ahnt es, dem ist nicht so. Denn Geschenk Nummer 2 ist die sogenannte Spekulationsfrist. Wenn Menschen ein Gebäude oder eine Wohnung kaufen und dann nach mindestens 10 Jahren mit Gewinn verkaufen, zahlen sie genau 0 Euro Steuern darauf. Das Problem ist seit Jahrzehnten bekannt. Die Regelung sollte schon oft geändert werden. Aber sie besteht bis heute. Das führt zu Geschenk Nummer 3. Denn im Falle eines Verkaufs könnte der Staat ja wenigstens nachprüfen, ob die Abschreibungen überhaupt gerechtfertigt waren und Gebäude oder Grundstück tatsächlich an Wert verloren haben. Ist dem nicht so, könnte der Staat wenigstens das Geschenk Nummer 1, den Steuerrabatt, im Nachhinein zurückfordern. Ihr kennt die Antwort. Genau das passiert nicht. Es bleibt bei dem nunmehr als rein fiktiv enttarnten Steuervorteil wegen vermeintlichen Wertverlusts. Auch Menschen, die ihr Geld in Wertpapieren angelegt haben, dürfen sich über großzügige Sonderregelungen freuen. Obwohl es sich typischerweise um Leute handelt, deren persönlicher Steuersatz bei der Einkommenssteuer zumindest nahe an den Spitzensteuersatz von 42% bzw. 45% heranreicht, werden Einkünfte aus Wertpapieren, Zinsen, Dividenden und Gewinne aus Aktienspekulationen lediglich mit der sogenannten Abgeltungssteuer von 25% belegt. Anders gesagt, wer genügend Geld verdient, um es in großem Stil in Wertpapiere zu investieren, zahlt zwar hohe Einkommenssteuer auf sein Arbeitseinkommen, aber im Vergleich dazu nur etwa die Hälfte an Steuern auf die mit Spekulation erzielten Gewinne. Warum wird für Einkünfte aus Aktiengeschäften nicht der normale Einkommenssteuersatz fällig? Warum wird Arbeitseinkommen, für das ihr meist hart arbeitet, steuerlich viel härter angefasst als Einkommen, das von eigenem Vermögen praktisch im Schlaf generiert wird? Gute Frage, einfache Antwort. Weil der Deutsche Bundestag es so entschieden hat, insbesondere auf Betreiben von Union und FDP. Wer viel hat, darf viel behalten. Wer wenig hat, zahlt kräftig Sozialabgaben sowie Lohn- und Einkommenssteuer. Das hat in Deutschland Tradition. Warum gibt es in Deutschland keine Vermögenssteuer? Wenn schon die Erträge aus Vermögen nicht so besteuert werden, dass es für eine gleichmäßigere Vermögensverteilung und gerechtere Startchancen reicht, wie wäre es mit einer Abgabe auf das Vermögen selbst? Eine jährliche Vermögenssteuer wurde deutschlandweit zumindest von 1923 bis 1996 erhoben. 1995 grätschte das Bundesverfassungsgericht dazwischen und erklärte die damals geltenden Regeln für verfassungswidrig.